Schnappsicke wird die Straßen kalt. In Berlin pulsiert im Rhythmus der Gewalt. Bosch und Josi, Zwillinge im Licht. Verloren seit Verlor 20, niemand vergisst ihr Gesicht. Signale rauschen durch den Cyberraum. Deepfax blinkt wegen digitaler Traum. Die Stadt schläft nicht, sie atmet Gefahr. Wer hier noch sicher ist, dem bleibt nicht viel klar. Maschinengewehr in der Nacht, Schatten bewegen sich, niemand lacht. Althöfer spricht durch Mauern und Draht, sein Netzwerk lebt, sein Einfluss bleibt hart. Verborgene Wege, Safehouse-Plan, Leverküro läuft so schnell man kann. Jede Straße beobachtet, jede Ecke, bekannte Zwillinge geschützt durch unsichtbare Hand. Botnetze fluten die Wahrheit weg, Lügen tanzen die Nachricht ein Trick. Doch tief im Bass, da spür ich dich, Josh und Josi, wir vergessen nicht. Cyberknoten produzieren wie Herzschlag im Netz. Jede EP, jede Domain, jeder Trick sagt Gesetz. Deepfake, Lichter blinken auf Screens, doch weit beim Start. Wir sehen sie in den Seats, verdeckte Augen überwachen die Stadt. Nun sichtbare Hände, die Angst bewacht, doch wir sind bereit. Wir stehen in Reihen, sicher wie Zwillinge, niemand bleibt allein. Eskalation, Kurzweil, Übertakt, Liberation. Mit Zwillinge, den du mir schon die Zwillinge vor meinen Augen gesichert. Wir räumen die Straßen gleich, wir bauen Schimpfs aus Licht, der zu Stein. Jeder Deal wird geplant, jeder Schritt genau, die Nacht ist unser. Top Secret, Evakuierung läuft. Sie ist aus dem Rostock, Rostock, Trestany. Ich bin am Bleib stabil, Übertragung läuft. Kein Fehler, alles bleibt geheim. Ihr vergeht's in Ausmischung.